schockst mich jeden Tag aufs Neue. Stehst in der Tür, zeigst keine Reue. Wo kommst du denn jetzt her? Schmink dir ab, dein Puder. Ich will nicht mehr mit dir, du falsches Luder. Du riechst nach Bier, Schnaps und Rauch. Nach fremden Männern glaub ich auch. Was willst du noch von mir? Deine Show find ich super. Mit mir nicht mehr, du falsches Luder. Falsches Luder. Mit mir nicht mehr. Nie mehr. Obwohl, geil bist du schon. Trotzdem. Du schockst mich jeden Tag aufs Neue. Stehst in der Tür, zeigst keine Reue. Wo kommst du denn jetzt her? Dein Aussehen find ich super. Ich will nicht mehr mit dir, du falsches Luder. Du bist heute richtig geil gestylt. Zeitpunkt leider falsch gepeilt. Was willst du? Es gibt kein Zurück. Deine Show find ich super. Mit mir nicht mehr, du falsches Luder. Falsches Luder. Mit mir nicht mehr. Nie mehr. Obwohl, geil bist du schon. Trotzdem.